Die südkoreanischen Organisationen wie die Nationale Aktion gegen die Saatsatinierung und die Menschen für Frieden und Vereinigung führten am 19. August in der Umgebung des südkoreanischen Verteidigungsministeriums einen Kampf gegen die Einführung der Aggressionswaffen durch. Auf einer Pressekonferenz betonten die Redner, in letzter Zeit hätten die hochrangigen Militärs der USA wie der Chef des Generalstabs der Landstreitkräfte und der Marineminister hintereinander Südkorea besucht. Sie wollten den sich stärkenden Protest der Öffentlichkeit gegen Thaad in Südkorea schwächen, dadurch dessen Stationierung forcieren und Südkorea dazu zwingen, ihre Rakete SM-3 einzuführen. Nach der Pressekonferenz entfalteten die Organisationen eine Friedensaktion und eine Demonstration.